mir zu. Kind, du bist mein. Sein Eigentum. Sein Eigentum möcht ich für immer sein. Wo er mich führt, wo er mich führt, folg ich ihm nach. Es ist gewiss. Es ist gewiss, was immer kommen mag. Stets folge ich. Stets folge ich dem Heiland nach. Und ich werd stehen vor Gottes Thron. Dann darf ich schauen all seine Wundermacht, die mich erkauft zum Eigentum. Sein Eigentum. Sein Eigentum möcht ich für immer sein. Wo er mich führt, folg ich ihm nach. Es ist gewiss.